Deutschlandfunk. Kommentar. Die Bundesregierung hat heute gegen den Widerstand der Oppositionsparteien das Erneuerbare-Energien-Gesetz beschlossen. Ein Ziel ist unter anderem die Schaffung besserer Bedingungen für Wind- und Solaranlagen. Neue Ausbauziele werden jedoch verschoben. Nadine Lindner kommentiert. 20 Jahre ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz nun alt und seitdem wird kräftig daran herumgebastelt. Novelle folgt auf Novelle, so auch jetzt. Es war also das große Weihnachtsbasteln in der Energiepolitik und heute wurden die Ergebnisse präsentiert. Nicht den staunenden Eltern, sondern dem Parlament. Dabei war schnell klar, diese EEG-Novelle bringt höchstens schrittweise Verbesserungen, es ist nicht der große Befreiungsschlag einer Reform. Oder um im Adventsthema zu bleiben, diese EEG-Novelle ist nicht die hellste Kerze auf dem Kranz. Das wurde auch in der deutlich geschrumpften Debattenzeit von gut einer halben Stunde deutlich. Corona-bedingt wurde der Sitzungstag morgen abgesagt und die Themen heute auf das Allernötigste im Bundestag beschränkt. Zuerst zu den positiven Seiten dieser EEG-Novelle. Da zeichnen sich Fortschritte beim sogenannten Mieterstrom ab, mit dem Mieter an der Energiewende teilhaben können, weil Eigentümer die Dächer für preiswerten Solarstrom nutzen und an ihre Mieter weiterverkaufen. Das soll nun auf Quartiersbasis und nicht mehr nur auf Hausbasis genutzt werden können. Gerade in Städten ist das ein nützlicher Ansatz. Sofern man denn irgendwann eine konkrete Definition für Quartier findet, aber das nur am Rande. Verbesserungen gibt es auch für kleine Solaranlagen auf dem Eigenheim. Die bleiben bis 30 kW Leistung von der EEG-Umlage verschont. Auch wenn es hier nur um die Umsetzung einer EU-Regelung geht, könnte es doch ein entscheidender Anreiz für Privatleute sein, sich zum E-Auto auch gleich noch eine Solaranlage anzuschaffen und den Ausbau der Erneuerbaren weiter voranzutreiben. Positive Impulse könnte auch die Beteiligung von Kommunen beim Windstrom bringen. Windrad akzeptieren, Sportplatz finanzieren, so die Idee, die im Grundsatz richtig klingt. Allerdings ist das keine zwingende Regelung im Gesetz, sondern es steht ein Dürfen im Text. Auf der anderen Seite hat die EEG-Novelle auch Schattenseiten, denn es fehlt ein zentraler Punkt. Die Erhöhung der Zielmarke von jetzt 65% Ökostrom im Jahr 2030 auf was und wie viel eigentlich? Dieser Wert soll erst im Frühjahr des nächsten Jahres festgelegt werden. Das Argument, dass man nichts übers Knie brechen wollte, weil man sich in Brüssel noch mit dem EU-Parlament einigen müsse, zählt nicht wirklich. Dass es sich um mindestens 55% Senkung der Treibhausgasemissionen handeln wird, ist schon seit Monaten absehbar. Der Verdacht steht im Raum, so ist es aus mehreren Fraktionen zu hören, dass die Einigung von der Union auf die lange Bank geschoben werden soll, um dann nach der Bundestagswahl als Verhandlungsmasse potenziell mit den Grünen genutzt werden zu können. Die Große Koalition geht nach dem Weihnachtsbasteln am EEG in eine kurze Winterpause, knubbelt sich die Kleberreste von den Fingern, sortiert das bunte Papier. Im ersten Quartal kommt das EEG erneut auf die Tagesordnung, um die wichtige Frage der Ökostromausbauziele zu klären. Warum denn eigentlich nicht gleich so? Es ist höchste Zeit für einen ambitionierten Schritt bei den erneuerbaren Energien. Denn sie sind das Rückgrat der Energiewende. Im Moment wirkt es eher so, als hätte die GroKo ihre Bastelsachen einfach nur lustlos zur Seite gelegt, als es ein bisschen komplizierter wurde.